Siehst du den Blütenbaum? Herz, kann dich das nicht bringen? Aus deinem bangen Traum, was hör ich alte Laute, wehmütiger Jünglingsbrust, der Zeit, als ich vertraute, der Welt und ihrer Lust. Die Tage sind vergangen, mich heilt kein Kraut der Flut, und aus dem Traum, dem Bangen, wer